Die Männer hier frühstücken viel und gut auf den Kitteln getrocknete Schweineblut. Sie schweigen, sind in die Zeitung vertieft, aus der jeden Tag frisches Menschenblut trifft. In der Schlachterbörse nachts, ich will gehen. Fasi kommt rein, trinkt Kaffee im Stehen, sagt, ich geh in den Schlachthof, kaufe was ein. Hannes, mein Schnubbelhase, komm doch mit rein. Schneidend und kalt weht der Wind vor dem Tor, drückt mit die Schreie der Schweine ins Ohr. Männer zerren vom LKW, tote Sauen am Schwanz durch den Schnee. Die sind unterwegs schon verendet vor Schreck, ein paar von den Lebenden rennen noch weg, schreien wie Kleinkinder in ihrer Not, kräuseln die Rüssel und wittern den Tod. Stolpern ins Schlachthaus, Phase geht vor vom Panikorchester, der Schweine samt Chor dröhnt mir der Schädel, schmerzt mir der Bauch, der Blutdunst wälzt sich in Schwaden wie Rauch. Über das Vieh in die Gitter gezwängt, auf den Eber, der die anderen beiseite drängt, die vom Stromschlag betäubte Sau springt, bevor sie kopfüber am Haken schwingt. Der Mann mit dem Messer sticht im Akkord, den Schweinehälse wechselt mit keinem ein Wort, dreht seinen Walkman voll auf und hört, damit ihn das Quieken der Schweine nicht stört, Hans Albers. Und es gurgelt und quillt ihm das Blut aus den Stiefeln, bei jedem Schritt, den er tut, greift hinter sich, holt die Kornbuddel raus, nimmt einen Schluck, anders hält es nicht aus. Mann in der Halle steht Fasi am Stand, gibt einen aus, ist mit allen bekannt. Fasi sagt, Sohn, auch 3 Kilometer für Frikadellen, dann geh ich ins Bett. Er kauft eine Wurst, zeigt damit auf mich, alles mein Schnubbelhase, die ist für dich. Ich nehme die Wurst, geh nach Hause, das wär's, um nicht zu kotzen, sing ich draußen den Vers. Erst weiß es die Ratte, die sagt es dem Aal, es schwimmt deine Mettwurst im Isekanal.